Kundgabe 4289. Empfangen durch Bertha Dudder am 29.04.1948. Schaffet und wirket, solange noch Tag ist. Schaffet und wirket, solange noch Tag ist, denn die Nacht kommt, wo ihr nicht mehr wirken könnet. Wie nahe steht ihr vor dem Einbrechen der Nacht? Es sind die letzten Minuten des Tages, da ihr lebet, und ihr seid euch des Ernstes dessen nicht bewusst. Ihr seid lau in eurer Seelenarbeit und lebet, als sei euch noch eine lange Zeit beschieden. Ihr irret euch. Die Nacht bricht bald herein und hüllet in tiefste Finsternis die ganze Erde. Und ihr könntet noch unsagbar viel erreichen, so ihr die letzte Minute nützen möchtet und allen Ernstes euch vorbereitet für das Leben nach dem Tode. Nur an eure Seelen sollet ihr denken und nichts mehr beachten, was den Körper betrifft. Denn nur die Seele bleibt bestehen. Nichts bleibt euch von irdischen Gütern, von der materiellen Welt. Ihr stehet schon mit einem Fuß drüben. Wie aber wird das Reich beschaffen sein, das eure Seele aufnehmen wird? Ist es das Reich des Lichtes oder das der Finsternis? Ist es Tag oder Nacht für eure Seele? Wo Licht ist, ist Leben. Die Nacht aber ist fürchterlich. Und darum warne ich euch eindringlich und spreche immer und immer wieder zu euch, um euch auf die große Verantwortung aufmerksam zu machen, die ihr eurer Seele gegenüber traget. Bringet sie nicht in eine Not, die unsagbar ist und die ihr noch gut abwenden könnet, wenn ihr euch wandelt, alles Irdische unbeachtet lasset und nur daran denket, meinen Willen zu erfüllen und ein Leben zu führen gemäß meinen Geboten, dem Nächsten beizustehen in jeder irdischen und geistigen Not, helfend einzugreifen, wo eure Hilfe erforderlich ist, und stets und ständig mein Wort entgegenzunehmen, das euch meinen Willen kundgibt und euch Kraft vermittelt, das Leben zu führen, wie es mein Wille ist. Schaffet und wirket, solange noch Tag ist. Er neigt sich bald dem Ende zu. Und es folgt eine endlos lange Nacht, vor der ich euch behüten möchte, weil ich euch liebe. Höret die Worte meiner Liebe an und nehmet sie ernst, auf dass ihr der Nacht entflieht und für euch ein Tag anbricht, der ewig währet. Amen.